Die koreanische Jugend vollbringt beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates Großtaten. In den vergangenen 5 Jahren gingen aus ihr über 1500 Held der Arbeit und Träger des Kim Il-sung-Ehrenpreises für die Jugend und des Kim Jong-il-Ehrenpreises für die Jugend hervor. 120.000 junge Leute haben sich für die schweren Berufe freiwillig gemeldet und verbringen sinnvolle Jugendzeit.